Park im Komplex von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 4. Die obligatorische Inspektion. Nun nehme ich auspackt, zahnst die Kisten. Was haben sie bis jetzt eigentlich gemacht, eine Frage, die auf die Herren? Gearbeitet haben sie ja scheinbar noch nix, äußerte der Vorgesetzte verstimmt. Und seh, Herr Dumberi, was fällt denn Ihnen eigentlich ein, den Kasel nicht einmal zu quittieren? Ha? Da brauchen sie mir gar nicht so grantler dreinschauen. Druckt wird bei Arbeitsbeginn. Das hab ich euch schon so oft gesagt, Burschen. Und, wie spät ist jetzt? Spät ist! Und jetzt macht's weiter, ist Zäpfelschlecker, bevor's noch später wird. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Den Kars können wir ja später auch noch zurückdrucken. Und überhaupt hat die Tabletten von dem Kollegen sowieso Läden weg. Da wird sich nicht gar nichts mehr gedruckt. Die haben die Zwettlerbuben, wie sie wissen, schon in der Reißen gehabt und nichts damit zusammengebracht. Warum sollen wir das leicht kennen, hä? Zähngen Sie mir doch kein Goschen an, Herrens! Schluss aus! Ich möchte nix mehr hören von euch hören! Weitermachen, aber schnell! Der aufgebrachte Vorgesetzte rannte, nachdem er sich die Hemdärmel aufgestrickt hatte, wie von Sinnen zu der Palette, um die einzelnen Hardware-Komponenten mit frischem Eifer zu entpacken. Nach der zweiten Schachtel aber nahm er dann plötzlich einen Anruf entgegen und verließ geschäftig gestikulierend den Systemraum. Wieder alleine nickte Herr S. seinem Kollegen zu, ein Zeichen gebend, die Arbeit an der Palette fortzusetzen. Er selbst widmete sich dem Hardware-Rack. Er betrachtete die bis fast unter die hohe Zimmerdecke ragende Konstruktion von Einschubkarten, blinkenden Lichtern und Kabelbäumen. Der äußere Kunststoffgriff der Einschübe mit den Platinen war bereits gelblich vergilbt und auch brüchig. Manche von ihnen blinkten noch, viele hatten ihren Dienst aber bereits vor geraumer Zeit quittiert. Nach und nach zog er es die quaderförmigen Blöcke heraus, um sie dann später durch die neuen ersetzen zu können. Die Arbeit dauerte einige Stunden und es war bereits kurz vor 17 Uhr, als endlich sämtliche Komponenten getauscht waren. Der Vorgesetzte ließ es sich nicht nehmen, eine halbe Stunde vor regulärem Dienstschluss selbst noch Hand anzulegen und bemerkte zufrieden, sich den Schweiß mit dem Handrücken von der Stirn wischend, dass es jetzt nur noch galt, die Kameras auf Funktion zu überprüfen. Herr S. meldete sich schließlich, wohlwissend, dass er in solchen Situationen auch seinen Kollegen Tom Bergl ohnehin nicht zählen könne, um im Überwachungsraum des Komplexes selbst nach dem Rechten zu sehen. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Show, show, show.